Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freitag-Nachtausgabe. Wie immer eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Stefanie ist die Erste. Ja, schönen Namen. Hallo Stefanie, 17 Jahre alt. Richtig. Ja? Um was geht's denn? Ja, es geht ganz einfach um ein Thema. Ich habe mich in einen 15-jährigen, also in einen Mann verliebt, der 15 Jahre älter ist als ich. Ich dachte, du hättest dich in einen Mann verliebt, der 15 Jahre alt ist. Nein, der ist 15 Jahre älter als ich. Der ist 15 Jahre älter als du. Ah, ja. Und ist auch noch verheiratet. Und hat wahrscheinlich auch noch Kinder. Richtig, zwei. Zwei, die gar nicht so viel jünger sind wahrscheinlich wie du. Richtig, der Älteste ist 13, die Jüngste ist 10. Der ist 15 Jahre älter. Ja. Wie hast du dich denn in den verliebt? Oder fragen wir genauer, wie es passiert ist, in welchem Umfeld? Ja, also ich war in einer Spielothek gewesen, weil ich da ein guter Bekannter arbeitet da von mir. Ja, und er war auch da gewesen. Und ja, weiß ich nicht, er hatte mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt. Die Augen alleine haben schon gereicht, also da bin ich ja schon fast weggeschmolzen. So. Ja. Und ja, und dann haben wir uns dann getroffen und geredet und da hat man den Altersunterschied überhaupt nicht gemerkt. Und ich finde, das ist eigentlich auch gar kein Problem. Also im Alter liegt es ja nun nicht. Und ja, und dann hatte er Geburtstag gehabt, bin ich da auch eingeladen worden, hingegangen. Da ist er 32 geworden. Richtig. Ja. Und da hat es sozusagen alles angefangen. Wie? Du bist zu seinem Geburtstag gegangen in das Haus, in die Wohnung von ihm, wo Kinder und Ehefrau auch sich befanden? Richtig. Das ist aber eine heiße Sache. Ja. Wie hat er dich denn da vorgestellt? Als was bist du denn da, hast du fungiert? Ja, also er sagte ganz einfach nur, das ist eine Bekannte von mir, die habe ich kennengelernt. Mhm. Ja, und so einfach als Stefanie hat er mich dann da vorgestellt. So, dann hast du alle kennengelernt, die Kinder kennengelernt, die Ehefrau kennengelernt. Richtig. Wie waren die denn so dir gegenüber eingestellt? Haben die das geglaubt oder waren die schon eher ein bisschen skeptisch? Nee, also von dem Tag, wo er mich vorgestellt hat, hatten sie das auch geglaubt. Also da habe ich nichts anderes bemerkt. Also waren alle freundlich und wir haben auch zusammen gesprochen und so. Mhm. Als du bei dieser Geburtstagsfeier warst, was ich ja schon sehr heiß finde, ehrlich gesagt, kamst du dir da nicht ein bisschen komisch vor? Und hattest ein bisschen ein ungutes Gefühl auch, schlechtes Gewissen gar? Nein, anfangs nicht. Erst wo sozusagen der Geburtstag zu Ende war und die ganzen Leute weg waren, da hatte ich doch schon etwas kleineres schlechtes Gewissen. Warum? Ja, weil dann saßen wir auf dem Sofa und haben zusammen Fernsehen geguckt, Arm in Arm, haben geküsst und ja. Und wo war die Frau? Wollte ich gerade sagen, ja, die lag im Schlafzimmer schon und hat geschlafen. Habt ihr da zum ersten Mal geküsst oder vorher auch schon? Ist vorher auch schon was gegangen? Zwischen der Feier mal zwischendurch in der Küche kurz, wo er mir ein Getränk angeboten hat. Ja, ich meinte eigentlich, bevor du zu der Feier gekommen bist. Nee. Dann nicht. Nee. So, wie lange läuft die ganze Sache jetzt schon? Also die ganze Sache, ja, also ich kenne ihn jetzt ein halbes Jahr, läuft seit November, seit dem 3.11. Und das heißt, ihr habt jetzt also regelrecht eine geheime Beziehung laufen? Ja, nein, seine Frau weiß das mittlerweile. Die weiß das mittlerweile? Ja. Du lachst da so, nimmt die das locker? Nee, locker nimmt mich das nicht. Ob die das locker nimmt, frage ich. Nein, also so wie sie sich verhält, geht ihr das, sag ich jetzt mal, peng am Arsch vorbei. Aha. Also ist die Ehe nicht sonderlich in Ordnung mehr bei denen? Richtig, ja gut, sie haben sich vorher schon meistens gestritten und. Mhm. Jetzt, wo ich auch noch dabei bin und Gesprächsthema bin, streiten sie sich natürlich auch. Ach so. Ist ja logisch. Mhm. Hat er ihr das denn gebeichtet oder ist das so irgendwie rausgekommen? Nein, sie hatten sich eines Abends gestritten gehabt und da fiel mein Name schon, weil sie wohl gemerkt hatte, dass er ewig unterwegs wäre. Mhm. Ja, und von da an hatte er gesagt, ja, ich öle mit Steffi rum und so, ja. Und dann fing halt der ganze Theater noch mehr an, wie es schon war. Mhm. Dann hatte er sich für eine Woche von ihr getrennt gehabt und ist zu mir gezogen mit seinen Kindern. Ach, ja. Mit den Kindern zu dir? Richtig, mit den Kindern zu mir. Hast du so eine große Wohnung? Nee, habe ich eigentlich nicht. Ist das eigentlich eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber die sind nun wieder weggezogen von dir, oder wie? Ja, sie waren wieder weggezogen am Montag, sind sie alle drei zurück zu seiner Frau. Ja, und da war aber schon, sagt er zu mir, da wird er wird sich jetzt mal mit seiner Frau unterhalten, was sie meinte, wie es weitergehen sollte, ob es wohl richtig wäre, sich zu trennen, Scheidung, Kinder. Ja, und... Wo sind die Kinder zum Beispiel heute Abend? Bei mir. Die sind wieder bei dir? Ja, richtig. Er auch? Jein, ja, er ja, du sag nicht immer jein. Sag nicht immer jein, das macht mich ganz jeck. Stimmt schon, nur er ist heute Abend arbeiten. So. Ja, also im Prinzip ist er bei dir, ne? Ja. Mensch, was sind denn das für Verhältnisse, zwei Kinder und er nimmt die Kinder dann mit zu der neuen Geliebten, die erst 17 Jahre alt ist. Die Frau sitzt zu Hause, warum sind die Kinder nicht bei der Frau? Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil seine Frau, also so kam es mir rüber, die, weiß nicht, interessiert das nicht. Der sind die Kinder auch egal? Sozusagen, also so kam es mir vor. So, jetzt, wie ist denn deine Position und deine Meinung, wie soll denn das weitergehen? Du willst ja mit deinen zarten 17 Jahren nicht auch plötzlich zur zweifachen Mutter werden und Kinder aufziehen, die gar nicht viel älter sind, zumindest das eine, als du selbst. Also ich habe da so kein Problem mit, weil ich verstehe mich mit den Kindern, komme sehr gut mit den Kindern klar, was nicht üblich ist eigentlich. Eigentlich nicht, nee. Als Geliebte sowieso nicht, ja. Da ist man ja, ne? Ja. Aber wir kommen prima klar und wir sagten auch, Papa bleibt bei Steffi, weil sie gesehen haben, dass wir uns nicht streiten und dass wir viel miteinander unternehmen. Ah, und die fühlen sich vielleicht auch gar nicht so wohl bei der Mutter. Da kann ich jetzt nicht so sagen, also ich denke mal... Könnte sein, sagen, ne? Hört sich fast so an, sonst würden die ja anders drauf sein. Ja, wie ist denn jetzt das Modell für euch, das Zukunftsmodell? Wie soll das denn alles weitergehen? Wollt ihr denn richtig zusammenziehen, euch vielleicht eine größere Wohnung nehmen? Will er überhaupt richtig mit dir zusammen sein? Wie soll es weitergehen? Richtig, genau das ist das Thema. Will er wirklich mit mir zusammen sein? Mhm. Auf einer Art sagt er ja, möchte er. Er wird da auch alles für aufgeben. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagt er wieder nein, irgendwie auch nicht. Wobei er ja gar nicht mehr viel aufgeben muss. Die Ehe scheint ja völlig zerrüttet zu sein, ne? Richtig. Richtig, ja. Du liebst ihn sehr. Ja, ich liebe ihn über alles. Also. Du würdest auch mit ihm und sogar zusammen mit den Kindern dir eine Zukunft denken können. Ja. Das ist eine tolle Sache, dass du als 17-jähriges Mädel das so sagst. Ja, also ich habe mit meiner Mutter und mit meinen Eltern darüber gesprochen. Die haben gesagt, ich soll mir das gar nicht so leicht vorstellen. Mhm. Also gesagt, wenn man zu zweit ist und zusammenhält und die Kinder sich auch noch verstehen mit mir, dann wird das gar nicht mal allzu schwer werden. Ja, glaube ich auch. Ist ein guter Standpunkt, aber dennoch erstaunlich für ein so junges Mädchen, wie du es bist. Finde ich gut. Also Respekt. Dankeschön. Also scheinst du ja vielleicht ein bisschen reifer schon zu sein als der ältere Herr von 32 Jahren, der da immer so hin und her flitscht zwischen den Frauen und nicht weiß, was er will. Warum entscheidet er sich denn nicht klar, zumindest gegen die Frau und gegen die Ehe, wenn das alles so im Argen liegt schon? Ja, weil vielleicht irgendwas hält ihn ja dann vielleicht doch noch an seiner Frau. Weißt du, was ihn da hält an der Frau? Nein, das weiß er selber wirklich auch nicht. Das sollte er aber wissen, als 32-jähriger Mann und vor allen Dingen, wenn er so viel Verantwortung auch tragen muss, wie er sie trägt. Ja, sollte man eigentlich schon. Ich würde ja gerne mit ihm mal reden. Kannst du ihn nicht mal animieren, dass er mich nächste Woche mal anruft, dass ich mit ihm reden kann? Ja, könnte ich machen. Ehrlich? Können wir das mal machen? Ja, ich meine, ich kann ihm auch gerne seine Handynummer geben, dann können Sie da gleich noch anrufen. Ja, das wäre natürlich ganz schrill. Das wäre ganz wunderbar. Das heißt, du legst mal gleich auf, dann ruft meine Regie dich nochmal an und dann gibst du denen die Handynummer und dann können die fragen, ob er Lust hat, vielleicht mit mir gleich zu reden. Ja. Ne? Das wär wirklich eine tolle Sache und dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Geschichte. Ja, ist okay. Dann würde ich sagen, erstmal bis dahin, Stefanie, mach's gut. Falls die ganze Aktion jetzt nicht klappt mit ihm, ne? Ja. Finde ich schon, dass du, sage ich so zum Abschied nochmal für dich, dass du schon ein Recht darauf hast, auch eine Perspektive zu bekommen. Wenn du schon bereit bist, solche Dinge für ihn zu tun und mit seinen Kindern auch zusammenziehen möchtest, dann finde ich, dass er dir irgendwann auch reinen Wein einschenken sollte und klar sagen sollte, so, ich will und jetzt machen wir das auch so. Mhm. Lass dich nicht zu lange da so irgendwie so als letztes Eisen im Feuer behandeln. Ja, ist okay. Ne? Zu dem man mal hinfahren kann und wieder nicht und da kann man wohnen und auch wieder nicht und so weiter. Ne? Ja. Steh da mal deine Frau. Ich glaube, die Kraft hast du schon dazu. Ja. Alles so. Gute. Wir versuchen ihn zu kriegen, okay? Okay, ja. Okay, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt möchte ich euch sehr, sehr gerne ein Fax vorlesen, was mich sehr gefreut hat und auch sehr stolz gemacht hat. Ich fange einfach mal an. Sehr geehrter Domian, mein Name ist Derek Steinfort. Und jetzt weiß ich, nachdem ich diesen Namen genannt habe, dass es einen Ort auf der Welt gibt, wo jetzt einige Leute jubeln werden. Also mein Name ist Derek Steinfort. Ich schicke Ihnen dieses Fax im Namen Ihrer wahrscheinlich größten kanadischen Fangemeinde. Ich selbst bin 18 Jahre alt, gehe noch aufs College und wohne in einer kleinen Stadt namens Humboldt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so aussprecht oder ob ihr Humboldt sagt, also ich sage es mal Humboldt. Spiele in meiner knapp bemessenen Freizeit Eishockey und höre fast jeden Abend ihre Sendung. Nun fragen Sie sich sicher, wieso sich ein Haufen Kanadier ihre Sendung jeden Abend anhört, wobei uns die Muttersprachen ja Englisch und Französisch sind. Ich werde Ihnen gerne den Grund verraten. In meiner Stadt gibt es einen sehr großen Anteil an deutschstämmigen Kanadiern. Das heißt, dass viele Siedler, die sich in Humboldt niedergelassen haben, ursprünglich aus Deutschland stammen. Übrigens kommt mein Großvater, genau wie Sie, aus Gummersbach, bevor er ausgewandert ist. Seitdem ich durch Zufall auf Ihre Sendung im Internet gestoßen bin, höre ich sie mir so oft wie möglich an. Dies geht dank des Internets und auch dank unserer Satellitenanlage. Ich kann sie sogar sehen. Ich hätte jetzt noch eine spezielle Bitte an Sie. In der Nacht von Freitag, 8. Februar, das hatten wir gestern, auf den Samstag, 9. Februar, das haben wir jetzt, haben wir ein großes Treffen organisiert, wo wir alle zusammen Domian hören wollen. In Kanada. Sogar zwei Lehrer werden da kommen. Ich kann wirklich für alle sprechen, wenn ich Sie frage, ob Sie vielleicht kurz in Ihrer Sendung einen Gruß an Ihre kanadischen Zuhörer loslassen könnten und kurz auf mein Fax eingehen würden. Sie würden uns eine sehr große Freude bereiten. Das mache ich doch wirklich auch gerne und dieses Fax hat mir eine große Freude bereitet. Also, ganz, ganz herzliche Grüße hier aus Deutschland, aus Köln, von Domian, auch vom gesamten Team, nach Kanada und zwar in die Stadt Humboldt. Und ich hoffe, dass ihr uns auch treu bleibt und es ist eine große Ehre, dass ihr uns wahrnehmt und obwohl wir so weit weg sind, ihr diese Sendung hier verfolgt. Alles Gute, schöne Grüße nach Kanada. Chris ist dran, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja. Wie geht's? Meine Geschichte. Also deine Geschichte, genau. Ja. Erstmal vorab, ich verstehe dich nur ganz, ganz leise, obwohl ich hier alles aufgemacht Was habe. Was meinst du, wie gut du mich gleich verstehen wirst? Na, fantastisch. Ja, es geht darum. Ich, wie soll man es nennen? Habe ich einen Fetisch oder habe ich einen Knall? Ich habe keine Ahnung. Also, ich arbeite in einem Baumarkt und zwischendurch in den Wintermonaten hat man halt öfters mal Langeweile und dann stöbert man so durch die Regale. Mhm. Und ich habe einen so einen kleinen Spaß, also ich bin ein riesiger Liebhaber, was körperliche Nähe betrifft, ja, also ich liebe Sex. Sag bloß. Und ja, ne? Hat man selten. Hat man selten, ja. In dieser heutigen Zeit, nein, also Spaß beiseite. Ich gehe halt auch gerne in Sexshop und bin immer fasziniert über diese ganzen Wahnsinnspreise, wo, wenn du Dinge siehst, wie, was weiß ich, irgendwelche kleinen Spielereien mit Brustwarzen, Zwingen oder weiß der Henker was. Schöner Dildo, 100 Mark, 150 Mark. Ja, 200 Mark. Schweinegeld für den Kram aus. Ja. Und wenn du im Endeffekt mal durch den Baumarkt schlenderst und guckst, was es da alles gibt, du kannst alles selbst bauen. Mhm. Und du brauchst halt nur ein bisschen Fantasie und, was heißt Fantasie, es wird ja eigentlich vorgezeigt und es ist einfach spaßig, die Sachen selbst zu produzieren sozusagen und dann das, auch... Das heißt, du bist jetzt an der Quelle, du arbeitest in einem Baumarkt, bist inspiriert durch die Sexshops und baust dir selbst Sexspielzeuge, die du in deiner eigenen Firma, in deinem Laden findest, so die Materialien. Ja, die Materialien zumindest. Ja, genau. Also da, wo du arbeitest natürlich. Genau, da, wo ich arbeite. Mhm. Und es ist einfach irre, weil das Schöne daran der ganzen Geschichte ist, erstmal das Bauen als solches und dann letztendlich auszuprobieren, ob es auch funktioniert und wie es vor allen Dingen bei meiner Partnerin ankommt. So, ich bin gespannt für den Fitzebogen. A, was genau du baust? Ja, also es ist unterschiedlich. Also ich habe vor einer Weile habe ich mal, wie gesagt, wie ich gerade schon erwähnt habe, so eine kleine Brustwarzenklemme gebaut oder beziehungsweise so eine Doppelbrustwarzenklemme. Das ist einfach eine kleine Kette und aus einem kleinen dünnen Seil halt so zwei kleine Galgen geknotet, die mit der Kette verbunden und letztendlich kannst du dann wunderbar beim Sex ob Männlein oder Weiblein diese Teilchen anlegen und dann dementsprechend noch die Brustwarzen reizen damit. Wollen wir gleich einen Preisvergleich machen? Im Sexshop kostet dieses kleine Gerät? Locker zwischen, ich sag jetzt nochmal, in D-Mark 25 bis 30 Mark. Ja, und bei dir jetzt in Eigenproduktion? 2 Mark. 2 Mark. Im Höchstfall. Also gut. Eine Kette, da kostet vielleicht der laufende Meter eine Mark, eine Mark 50. Und der Rest, sind Peanuts. Das ist OB, also ohne Berechnung meistens, und dann ist das überhaupt kein Thema. Ja. Also Kleinigkeiten. Und du hast das auch schon ausprobiert? Ja, natürlich, weil ich meine, irgendwie will man ja auch wissen, was da ist. Und ich meine, es macht ja auch Spaß. Also es kam an bei der Partnerin und hast du selbst auch benutzt bei dir? Ja, ich meine, man sollte für alles offen sein und es kann ja nur eigentlich eine Bereicherung sein und Spaß machen. Genau. So, zweites Beispiel. Ja, zweites Beispiel war, dass ich mal probiert habe, selbst ein Dildo nachzubauen. Aha. Wobei, das war ein bisschen schwierig. Ich hatte überlegt, ob ich das A aus Holz schnitzen soll, weil ich handwerklich ganz begabt bin. Ja. Aber das hört dann in dem Moment auf, wenn meine Freundin sagte, ich bin doch nicht bescheuert, hinterher habe ich irgendwelche Späne irgendwo hängen. Ne? Na, ihr habt aber auch Schmirgelpapier im Baumarkt, ne? Ja. Nee, und das, dann habe ich es halt probiert mit einer Silikongeschichte. Sah super aus, aber wenn du, ich meine, du kannst solche Materialien auch in einem Sexshop kaufen, nur dann wird es wieder horrend teuer. Was heißt Silikongeschichte? Du musst das ja irgendwie formen. Ja, die meisten Dildos sind ja aus weichem Material. Ja. Und dann habe ich mich halt erst sachkundig gemacht in diesen zig verschiedenen Sexshops, was es denn für Material wäre. Ja, nur gut, die können das Zeug verkaufen, haben aber keine Ahnung, wie die Inhaltsstoffe. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Aquariumsilikon wäre eigentlich eine gute Sache, weil das ist ja auch so gesehen auf Lebewesen. Aber wie formt man das denn dann so schön, dieses Silikon? Ja, also das geht nur natürlich am eigenen Leib, ne? Das ist ganz klar. Ach so. Also da brauchst du natürlich auch deine Freundin. Und dann gibt's ja diese tollen Sachen, die du mal im Kindergarten gemacht hast, bestimmt mit Gipsverband, halt diese Masken anzulegen. Ja. Moment mal, jetzt hast du ein Gipsverband an dein bestes Teil gelegt? Ja, wobei... In irrigiertem Zustand? Wie bitte? In irrigiertem Zustand natürlich. Ja, das ist ja das Schwierige an der ganzen Geschichte. So. Du musst natürlich eine Möglichkeit finden, um es so lange irrigiert zu halten. Ja. Und wie lange muss das halten, bis es trocken wird? Trocken ist. Ja, du kannst natürlich mit dem Föhn arbeiten und du musst natürlich sehr vorsichtig sein, ne? Das ist klar, nein. Also das ist das Lustigste überhaupt. Also einerseits muss deine Freundin dich irgendwie ein bisschen hochhalten sozusagen. Sie muss dich permanent stimulieren. Genau. Sie muss eine Nummer nach der anderen reißen vor dir, ne, damit du in Fahrt bleibst. Ja, aber ich meine, es gibt so viele Körperteile am Menschen und das Dumme ist, die Männer wissen ja gar nicht, wie viele erogene Zonen sie haben. Ach so, die hat dich an einer bestimmten Stelle immer wieder anders scharf gemacht und dann blieb der kleine Mann stehen. Genau. Verrat uns doch mal vielleicht die eine oder andere Körperstelle, falls wir es nachmachen wollen. Es gibt die Brustwarzen, den Analbereich, es gibt den Hoden. Ja, der Hoden ist doch auch mit in dem Gips drin, oder nicht? Nein, der Hoden nicht. Ach, nur der Penis. Nur der Penis als solcher. Ah, ja. Und es gibt die Flanken, sprich oben von den Achselhöhlen runter bis zum Steiß. Also es ist... Gut, da hat sie dich dann also berührt und massiert und so. Und so blieb er dann letztendlich oben. Hör mal, jetzt muss ich mal fragen. Also es ist wirklich nur der Penis, so sieht der Penis aus wie so ein kleines gebrochenes Bein mit Gips, ne? Sozusagen, ja. Und dann steht der Penis da und ist eingegipst und unten ist der Hodensack aber zu sehen. Genau. Ja. Und letzten Endes, du machst es halt noch, indem du vorher um die Eichel ein leichtes Schnürchen bindest. Und das letztendlich vorne rausführen lässt, sodass du ihn auch hochhalten kannst. Weil er fällt ja, ich meine, es ist anstrengend, wenn du den Penis die ganze Zeit wirklich senkrecht nach oben halten sollst. Ja. Du brauchst eine gewisse Muskelkraft auch dafür. Ja. Und darum bindest du halt ein kleines Schnürchen um die Eichel herum und kannst ihn somit schön hochhalten. Muss man das gute Stück vorher auch sehr einfetten oder einfetten? Ja, natürlich, klar, das ist ganz wichtig, dass du halt eben ein bisschen Vaseline nimmst oder Nivea, Creme halt. Und dann geht es eigentlich sehr fix. Du musst warmes Wasser nehmen, kein kaltes Wasser. Ja. Erstmal klar, es ist erstmal ein Schock für dich selbst, also für deinen Penis in dem Sinne, aber es trocknet dann auch wesentlich schneller, wenn du warmes Wasser nimmst. So, jetzt nochmal, von dem ersten Arbeitsgang des Eincremens bis zum Abziehen des Hütchens, sage ich jetzt mal, des Gipshütchens, wie lange hat es gedauert? Knappe 10 Minuten, dann konntest du es abziehen. Das geht noch, wobei man man verwechselt auch die Zeiten immer. Mhm. Es kann auch sein, dass es nur 5 Minuten gedauert hat, nur es kommt einem natürlich wahnsinnig so, lang. Jetzt hast du quasi ein Abbild deines eigenen Penis zu Hause stehen, in Silikonform. Ja, ich weniger zu Hause, sondern meine Freundin. Das ist ein ganz, ganz tolles Andenken. Sie hat wahrscheinlich neben ihrem Bett ein Bild von dir stehen, du lachend auf einer Frühlingswiese und daneben steht der kleine, große Mann. Nein, also so nicht. Nein, es ist halt der Spaß als solches, sowas wirklich zu bauen. Und dann wirklich der Spaß, das auszuprobieren und zu gucken, was denn passiert. Und vor allen Dingen... Hat's denn dann geklappt, als sie es ausprobiert hat? Ja, allerdings nur 2-mal. Danach ist das Ding auseinandergeflogen. Ah, das heißt, ich hoffe, das ist kein Omen für mich selbst, also für mein kleines Teilchen. Aber nur gibt es ja auch noch so andere Tricks, wie man eine Erektion verlängern kann, nämlich durch einen Cockring oder so. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, damit zu arbeiten, wenn du gibst? Nee, also das ist mir zu gefährlich. Ich weiß es nicht. Also es gibt solche Dinger zwar auch, aber nee. Also ich kenne so viele Filmchen, wo halt Penisbruch und der ganze Quatsch passiert ist, und das ist mir zu riskant. Nee, also ja, muss man auch ernst nehmen. Geklappt. Stimmt. Hast du denn noch ein Spielzeug gebaut? Ich meine, das war ja schon ein Kracher hier, den du gerade erzählt hast. Ja, also es gibt, also was ich so faszinierend finde, ist, wenn man beim Sex, wenn der Gegner sich nicht, also wenn dein Gegenpart sich halt nicht bewegen kann und dir quasi ausgeliefert ist. Ja. Und faszinierend ist das, wenn das auch wirklich ein Wechsel ist, und ja, da habe ich halt, wie gesagt, mal ein Stühlchen gebaut. Mhm. Das heißt, ein Stuhl als solches habe ich schon gehabt, mit Armlehnen. Mhm. Und dann dementsprechend den Boden halb rausgesägt, dass du quasi nur mit dem Pobacken drauf sitzt, dass halt unten alles offen war. Mhm. Und genauso dann halt auch Beinfesseln und Armfesseln und dementsprechend, dass du dich als Mensch nicht mehr bewegen kannst. Ja. Obwohl, das war eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Das, ich glaube, solche Stühle kann man auch gar nicht im Sexshop. Doch, kann man auch. Du kannst sowas kaufen, nur du bezahlst Unsummen Geld für solche Sachen, für so eine Stühle. Aber du willst jetzt hier nicht nur, weil du in einem Baumarkt arbeitest, so Werbung für Baumärkte machen, ne? Um Gottes Willen, dann hätte ich den Namen genannt. Nein, das habe ich auch nicht ernst gemeint jetzt. Das verstehe ich schon, dass man mit etwas Fantasie sich da sehr viel selbst machen kann und bauen kann. Und für einen Appel und ein Ei die ganze Sache dann kriegt. Ne? Ja, eben. Und vor allem, es macht auch Spaß. Und es macht Spaß. Es ist auch noch irgendwie eine schrille Aktion. Wenn man das vielleicht sogar noch mit einem Partner zusammen macht, ja, eben, kann das unter Umständen wirklich ein Zusatzspaß sein. Ne? In jedem Fall. Dieser Silikonpenis, der ihm leider schon das Zeitliche gesegnet hat, wie viel kamst du da? Wie viel hat das gekostet an Material? Ja, also eine Silikontube kostet ungefähr 5 bis 6 Mark. Mhm. Auch 12, 15 Mark. Ja. Und das mit dem Gips, das bringt dir dann, wenn du jemand hast, was weiß ich, der Arzt, Helferin ist oder was, denke auch im Krankenhaus mit. Und dann bist du im Endeffekt auch mit allem drum und dran vielleicht mit 30 Mark, wenn es hoch ist. Unglaublich, ne? Und die, also so richtig gut geformte Penisse im Sexshop kosten eine richtige Stange Geld, ne? Du bezahlst, gut, es hat nicht lange gedauert, aber zumindest du weißt jetzt, wie sowas funktioniert und der nächste wird vielleicht besser. Also, ich weiß, dass morgen ein großer Ansturm stattfinden wird auf die Baumärkte in Deutschland. Bestimmt. Ne, wo die Leute all das nachmachen wollen, was du gerade erzählt hast. Okay. Danke für deinen Anruf, Chris. Okay, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Noch eine kleine Resonanz auf unser Thema vaginaler Orgasmus, was wir diese Woche besprochen haben. Hallo Domian, schreibt Claudia. Natürlich gibt es auch einen vaginalen Orgasmus, doch der wird bei uns Frauen nicht so oft erreicht. Bei mir nur, wenn es von hinten passiert. Den ersten vaginalen Orgasmus hatte ich auch erst mit 20. Erst mit 20? Ich würde mal sagen, schon mit 20. Und Thomas, 27 aus Mönchengladbach, schreibt, ich kann nicht anders, so lautete unser Thema ja gestern, ich kann nicht anders, wenn wir, Harald und ich, das ist mein Freund und ich, dich sehen und hören, haben wir fast immer Sex miteinander. Jetzt auch in diesem Moment, wo wir hier ernste Gespräche führen, haben Harald und Thomas in Mönchengladbach Sex miteinander. So geht's zu. So geht's gut, dass ich nicht immer weiß, was hier hinter der Kamera da bei euch zu Hause so losgeht. Ich würde wahrscheinlich schamrot werden, schamrot. Frank begrüße ich herzlich. 32 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Frank, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass meine Freundin eben angerufen hat. Ach, du bist... Und mit dir gesprochen hat, genau. Du bist der Frank. 32 Jahre alt. Und die Stefanie, die 17-jährige Stefanie, hat gerade angerufen. Genau. Das ist ja sensationell, dass du, dass wir dich jetzt an der Strippe haben und dass du auch bereit bist, dich mit mir zu unterhalten. Ja, da habe ich kein Problem mit. Das finde ich toll. Also sie hat uns die Fakten erzählt, dass du verheiratet bist, dass du zwei Kinder hast, dass die Ehe nicht so dolle mehr ist und du jetzt schon zweimal bei Stefanie, die erst 17 ist, gewohnt hast mitsamt deiner Kinder, die 13 Jahre und 10, ne, glaube ich, so war es, alt sind. So, und ich habe dann die Stefanie gefragt, wie das denn jetzt so weitergehen soll. Wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor? Vor allen Dingen, was will der Frank? Frage ich dich jetzt, was willst du? Was ich will, ist eigentlich gar nicht so schwer zu erklären. Und zwar, ich kann mir das schon vorstellen, mit der Stefanie eine Beziehung aufzubauen, auch längerfristig. Obwohl sie erst 17 ist? Obwohl sie erst 17 ist, also weil vom Verstand und so ist sie eigentlich schon sehr weit. Ja, sie wirkt wirklich sehr erwachsen, das fand ich auch. Und mein Problem ist eigentlich, dass ich, ich war 13 Jahre verheiratet oder bin es noch. Und das einfach nicht so wegstecken kann, wie man vielleicht wegstecken sollte, wenn man eine Beziehung anfängt. Ja, wie ich das gerade verstanden habe, du kannst mich jetzt korrigieren, vielleicht ist es aus deiner Sichtweise anders. So wie es Stefanie geschildert hat und so wie es bei mir angekommen ist, ist eure Ehe nicht mehr in Ordnung oder fast kaputt, stimmt das? Ja, so sehe ich das. Was hält dich dann noch an der Ehe, wenn sie kaputt ist? Tja, wenn ich das so genau wüsste, ich weiß es selber nicht. Ich weiß nur, dass, wenn ich eine Zeit weg bin, irgendwo doch wieder zurück möchte. Warum? Weshalb? Ich weiß nicht, ob es die Jahre sind, die mich dazu bewegen, ob es die Gewohnheit ist. Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten. Liebst du deine Frau noch? Jein. Also, es gibt Momente, da würde ich sagen, ja. Und es gibt auch wieder Momente, wo ich sage, nee, eigentlich nicht. Liebst du denn deine Freundin Stefanie? Ja. Ja, das ist ein klares Ja, ne? Ja. Ich finde, das wiegt schon sehr viel, wenn du jetzt wie aus der Pistole geschossen sagst, ja, die liebe ich. Ja, tue ich. Ja. Und das andere kann man ja auch vielleicht eher erklären. Da ist viel Vergangenheit, da sind viele Erinnerungen, auch vielleicht viele Sentimentalitäten, die man so miteinander teilt. Da sind die Kinder, dass man da vielleicht auch dann dadurch beeinflusst wird. Wie empfindet deine Frau denn für dich? Kannst du das sagen? Kann ich das sagen. Ist auch zwiespaltig, also wir hatten neulich noch eine Diskussion, da ging es darum, dass sie mich und die Kinder eigentlich vermissen tut. Was ich ihr eigentlich glaube, was auch logisch ist, was heißt logisch, aber was verständlich ist, sprich vielleicht auch, wie gesagt, bei mir die Gewohnheit und allem drum und dran. Nur andererseits sehe ich das wieder so, man versteht sich halt nicht, also egal, was man macht, irgendwo kommt man da nicht vorwärts. Wir haben vorgenommen, uns beide zu ändern, aber... Ihr habt ständig Zoff miteinander. Ja. Und eigentlich ein harmonisches Zusammenleben findet seit geraumer Zeit schon gar nicht mehr statt. Kann man eigentlich nicht. Ja. Ja. Sie ist auch nicht groß eifersüchtig auf Stefanie? Ich würde sagen, ja, sie zeigt es aber nicht. Und wie kommt es, dass die Kinder dann immer mit dir zusammen zu Stefanie gehen und dass die Kinder nicht bei der Mutter bleiben? Wie kommt das? Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Kinder mit mir besser klarkommen als sie mit ihrer Mutter. Weil ich auch nicht unbedingt einer bin. Und die Mutter opponiert dann auch nicht sehr, die schimpft auch nicht sehr, wenn du da mit den Kindern gehst. Ja, ich schätze mal, dass sie sich schon aufregen wird, aber... Aber es gibt kein großes Theater deshalb? Nee, eigentlich nicht. Und wenn ich jetzt mal ganz, ganz frevelhaft frage, könnte man sagen, dass sie sich auch nicht so sehr um die Kinder kümmert und dass ihr die gar nicht so sehr wichtig sind? Nee, das würde ich nicht sagen. Also sie kümmert sich schon um die Kinder. Aber sie könnte es auch, sagen wir so, sie könnte es auch verkraften, wenn die Kinder bei dir leben würden? Ja, traut sie mir auch vollkommen zu. Also da hätte sie kein Problem. Dem würde sie auch zustimmen dann? Ja. Sie weiß, dass die Kinder bei mir gut aufgehoben sind, das hat sie schon immer gesagt. Und ich glaube nicht, dass sie da ihre Meinung ändern wird. So Frank, nun geht das ja eine ganze Weile schon so. Im November, glaube ich, ne, hat Stefanie erzählt, habt ihr euch so kennengelernt? Ja. Oder seitdem läuft es intensiver. Ja. Wie lange willst du in dieses Hin- und Her-Spielchen jetzt noch betreiben? Also ich möchte das eigentlich gar nicht mehr lange betreiben, weil es mir auch an den Nerven zieht. Und ich war heute auch schon beim Anwalt und hab da alles eingereicht, habe mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich das eingereicht habe. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass das so auseinandergehen muss. Also beim Anwalt heißt, du hast die Scheidung eingereicht? Ja. Ja. Ja gut, da ist ja erstmal das Trennungsjahr, da kann ja genau viel passieren, sag genau ich mal. Aber weiß, ansonsten. Weiß Stefanie das? Ich hab's ihr gesagt, ja. Ja. Die Stefanie ist nämlich jetzt auch nochmal zugeschaltet hier bei uns. Ja. Stefanie, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo Stefanie. Hallo. Was er jetzt gerade so gesagt hat, der Frank, ja, erstaunt dich das? Erfreut dich das so ein bisschen? Oder ist es das, was er immer so sagt? Nein, es erstaunt mich auch, sicher. Er hat mir auch gesagt, dass er von seiner Frau nicht wirklich loskommt im Moment. Mhm. Ich meine, das sind auch die 13 Jahre sicher. Ich habe auch Verständnis dafür, dass das von heute auf morgen nicht weggeht. Also, mhm, das ist mir klar. Nur halt ab und zu, weiß ich nicht, das sind halt so Tage, da kommt einer zu mir, freut sich, dass wir uns sehen. Ist ja auch ganz bei mir. Ich freue mich ja jedes Mal, wenn ich ihn sehe. So ist es ja nicht. Mhm. Und ja, und dann zieht er aber, sag ich jetzt mal, eine Fleppe, als wenn, mhm, er sagen würde, oh, jetzt bin ich hier, aber möchte doch lieber nach meiner, mhm, Frau. Das ist genau das, Frank, weil du noch keine richtig klaren Verhältnisse geschaffen hast. Ne? Deswegen kommst du wahrscheinlich dann immer in so Stimmungen, wenn du dann auch bei Stefanie bist. Ja, sehe ich so. Ja. Also ich meine, du hast jetzt den ersten Schritt eingeleitet, in dem du beim Anwalt warst. Ja. Ich finde das auch sehr richtig. Ich finde auch, dass du jetzt eine Konsequenz ziehen musst aus all dem. Und das ist richtig. Und die Tatsache, ist ganz einfach. Nee, ist klar. Aber du hast eine tolle junge Freundin, die Stefanie, muss ich nochmal sagen. Dankeschön. Die dich sehr lieb hat und du hast sie auch sehr lieb. Das habe ich gerade auch gemerkt an deiner Reaktion. Und das große Glück, deine Kinder mögen die Stefanie auch noch. Das ist richtig, das so ist auch gut so. Ja. Und jetzt finde ich auch, dass du in diese Richtung gehen solltest. Und ja, das musst du halt jetzt aushalten, dass das schwierig ist und kompliziert. Aber wenn eine Ehe auch so kaputt ist, tust du den Kindern ja auch nichts Gutes, wenn du immer wieder hingehst und hin und her und zurück. Vielleicht ist es für die Kinder auch besser, wenn ein klares Umfeld geschaffen wird und ihr dann auch zusammenzieht. Auch wenn das eine ungewöhnliche Konstellation ist. Warum aber nicht? Ah. Ne? Nee, da hast du recht. Ja, bin ich eigentlich auch der Meinung nach. Ich glaube auch, Frank, dass du das der Stefanie so sehr lange nicht mehr zumuten kannst, so ein Leben. Nee, das ist richtig. Mhm. Das kann man auch nicht und sollte man auch nicht. Aber ich bin ganz optimistisch, so wie ich euch beide jetzt gerade gehört habe und dich jetzt auch, Frank, dass ihr da in die Pötte kommt. Ne? Ja, ich glaube auch schon. Ja. So, ich würde es mir wünschen. Ich wünsche euch beiden das wirklich von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Stefanie und Frank. Und Frank, nochmals vielen Dank für deine Bereitschaft, dass du gleich bereit warst, hier auch dann sich mit mir zu unterhalten. Fand ich sehr nett und sehr gut. Kein Thema. Und wie gesagt, euch beiden toi, toi, toi und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss zusammen. Tschüss. 1:32:37, eine kleine Pause. Und gleich 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wir haben heute Nacht eine freie Show, eine offene Telefon-Talkshow, dann könnt ihr es gerne machen. Ich freue mich sehr. Telefonnummer 0800 5678 111 oder auch per Fax erreichbar unter 0800 5678 110. Marco begrüße ich jetzt ganz herzlich und Marco ist 21 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Marco. Hier ist Marco. Ich habe ein Problem. Ich klaue ziemlich gerne und ziemlich viel. Du klaust ziemlich gerne und auch noch ziemlich viel? Ja, in letzter Zeit habe ich zwar nicht mehr so viel geklaut, das Einzige, was ich jetzt in den letzten 14 Tagen geklaut habe, war ein Fahrrad. Na, immerhin. Wo hast du es geklaut? Auf der Straße oder im Laden? Nee, aus der Straße. Auf der Straße. Du bist also so einer der anderen Leuten, die Fahrräder klaut. Ja. Ich hasse sie. Mir sind auch schon zwei geklaut worden. Tut mir leid, ich bin froh, dass ich nicht bei dir irgendwo in der Gegend wohne. Ja, ich bin auch froh. Sonst könnte ich gar nicht jetzt mit dir freundlich reden. Ja. Hast du richtig ist das Schloss geknackt oder stand das Fahrrad unabgeschlossen rum? Unabgeschlossen. Aha. So, wie lange geht diese Klauerei schon so? 4 Jahre. 4 Jahre schon. Ich habe dafür auch schon im Knast gesessen. Was hast du alles schon geklaut? Fahrräder, Computer, Bargeld. Computer, das heißt auch, du hast auch in Läden geklaut? Ja, aber nur Fahrräder. Fahrräder in denen. Und die Computer, wo hast du die geklaut? Bei Kollegen. Bei Kollegen. Ja, und ich habe so lange abgewartet, bis die irgendwann mal unterwegs waren oder wegfahren über ein Wochenende. Und bin dann bei denen da eingestiegen und habe mir dann die Computer geholt oder DVD-Player, Playstation. Wo hast du Geld geklaut? Bei meiner Mutter. Lebst du bei deiner Mutter noch oder bei deinen Eltern? Nicht. Nein. Du lebst jetzt alleine? Mit meiner Freundin. Mit deiner Freundin? Ja. Weiß die, was mit dir so los ist? Meine Freundin weiß, was mit mir los ist. Mhm. Du sagst, du warst schon mal im Knast, deshalb. Ja. Was? Anderthalb Jahre. Im Jugendvollzug. Das ist eine lange Zeit als Jugendlicher. Ja, das ist wirklich eine lange Zeit. Es war sehr hart. Anderthalb Jahre im Knast. In den letzten vier... Durchboxen. Was? Man muss sich richtig durchboxen. Im Knast? Ja. Mhm. Also wenn man nicht gleich beim Anfang zeigt, was man drauf hat, dann hat man ganz schön gelitten. Mhm. Ja, ich weiß das. Entweder Kloputzer oder Schuheputzer oder man wird nur geknechtet. Weswegen bist du damals in den Knast gekommen? Wobei hatte man dich erwischt? Wegen Diebstählen. Ja, das ist mir schon klar. Aber was genau hast du da geklaut? Autoknackerei und Fahrraddiebstähle. Mhm. Und zwei Wohnungseinbrüche haben sie mir nachgewiesen. Mhm. Wie lange bist du jetzt aus dem Knast wieder raus? Seit gut 8 Monaten. Ah, das liegt also auch gar noch nicht so lange her. Zurück. Nein. Und bist dann, wurde ich entlassen. Und bist dann natürlich jetzt schon wieder rückfällig geworden. Du hast von dem Fahrrad gerade erzählt. Ja. Gab es dann schon wieder andere Sachen? Ja, also Fahrrad, Kreditkarte. Aber das mit der Kreditkarte war ein dummer Zufall. Also die hat jemand vergessen mit PIN. Und damit war ich shoppen. Mhm. Mhm. Mensch, Marco, jetzt hast du 1,5 Jahre im Knast gesessen und hast also schon heftige Sachen mitgemacht. Ja, leider nicht viel draus gelernt. Und das hat dich nicht abgeschreckt, zu sagen, ja, nee, das mache ich nicht mehr? Ja, aber ich will ja aufhören. Gerade jetzt, meine Frau ist schwanger in der 5. Woche. Mhm. War heute im Krankenhaus, weil alles nicht so gut läuft. Mhm. Aber toi, toi, toi. Was müsste denn mit dir passieren, dass du das nicht mehr machen würdest? Knacks im Gehirn kriegen. Knacks im Gehirn. Also eine noch härtere Strafe, wenn man dir die vermittelt hätte, verpasst hätte, hätte es auch nicht gebracht, oder wie? Ich weiß es nicht, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich würde selbst sagen, man müsste mich richtig unter Druck setzen, damit ich es wirklich sein lasse. Was heißt denn richtig unter Druck setzen? Ja, das zum Beispiel meine Freundin. Wenn meine Freundin jetzt zu mir sagen würde, entweder du lässt es oder du lässt es nicht, nur wenn du es nicht lässt, bin ich weg. Mhm. Dann hast du keinen Anspruch auf Kind, keinen Anspruch auf gar nichts. Das wäre ein guter Plan. Das hat sie ja bisher noch nicht gesagt. Nö. Mhm. Sie hat zwar zu mir gesagt, ich soll es lassen, aber sie hat noch nicht gesagt, dass sie mich dann verlässt, wenn ich nicht lasse. Warst du mit ihr schon zusammen, als du in den Knast gehen musstest? Nein, ich habe sie erst nach dem Knast kennengelernt. Ach so. Ach so, dann seid ihr auch noch gar nicht so lange zusammen? Nee. Knapp 8 Monate. Mhm. Aber die kennt deine ganze Geschichte und die Vergangenheit und... Ja. Hat aber dann wahrscheinlich auch permanent Angst, dass wieder was passiert und dass ihr Freund, ihr Mann, seid ihr schon verheiratet? Nein, wir sind noch nicht verheiratet. Sogar zu meiner Frau. Verlust. Ja. Dass der Freund wieder in den Knast geht, muss sie doch in permanenter Angst leben, ne? Hat sie, hin und wieder. Mhm. Hast du ihr von den neuen Rückfällen jetzt auch schon wieder erzählt? Sie weiß, dass ich ein neues Fahrrad habe. Mhm. Aber sie hat nicht weiter nachgefragt, woher das Fahrrad kommt. Nö, sie weiß, dass es geklaut ist. Mhm. Aber sie hat ja auch keine Szene gemacht und keinen Streit angefangen. Nö. Schade eigentlich. Ja. Schade. Dir müsste man wirklich super nach Strich und Faden den Kopf waschen. Also das Einzige, wo sie mir wirklich einen Einlauf für verpasst hat, war für die Kreditkarte. Mhm. Aber das hat ja auch nichts genutzt. Nö, nicht ganz. Was machst du denn eigentlich vom Beruf, Marco? Du hast doch wahrscheinlich gar nichts gelernt, ne? Nö, also im Knast habe ich Tischler gemacht und Elektriker. Ja. Und jetzt, als ich wieder rausgekommen bin, habe ich eine Zeit lang im Gartenbereich gearbeitet. Mhm. Und danach im Umzugsbereich, da bin ich wieder rausgeflogen und jetzt soll ich am 11. wieder anfangen. Mhm. Also es sind so Jobs, ne, die du machst? Ja, vom Sozialamt auf 2 Mark. Ja, mit der Schwangerschaft, war das ein Wunsch von euch beiden oder ist es so passiert? Es ist so passiert, aber mittlerweile ist es ein Wunsch. Und du freust dich auch auf das Kind und bist auch stolz, dann bald in Vater zu werden. Bist du? Ja. Mhm. So, Marco, weißt du, was wirklich eine ganz dolle Leistung wäre, wenn du es gar nicht nötig hättest, dass deine Freundin dich so unter Druck setzt, wie du es gerade beschrieben hast, sondern wenn du für deine junge Familie und für dein Kind dich selbst so unter Druck setzen könntest, dass du es sein lässt, um eben ein guter Vater zu werden, ein vorbildlicher Vater, die Familie ernähren zu können. Was ist das denn für eine scheiß Familie, wenn wenn der Junge oder das Mädchen irgendwann das alles mitkriegt, der Papa war damals im Knast oder es hängt immer zu im Knast. Ja. Weißt du, wenn du das selbst schaffen würdest. Aber ich weiß nicht, wie ich das alleine hinkriegen soll. Und die Tatsache, dass du bald Papa wirst und dass da eine ganze Familie, eine junge Familie entsteht, das ist auch für dich keine Motivation? Normal habe ich Angst, dass ich wieder in den Bau gehe. Gerade jetzt, wo sie schwanger ist. Auch noch, ist ja auch noch ein anderes Thema eigentlich, du bist ja auch erst 21 Jahre alt, es wäre ja auch eine tolle Sache, wenn du noch was lernen würdest, ne? Wenn du eine Ausbildung machen würdest. Ja, ich kriege hier in Hannover leider vom Sozi nicht viel zugemittelt. Was wäre denn dein Traum, wenn du sagst, wenn du auswählen könntest, was du lernen solltest? Also mein Traum wäre eigentlich irgendwie Automechaniker. Automechaniker. Hast du denn einen Hauptschulabschluss? Nein, ich habe einen Sonderschulabschluss. Ah, das heißt, du müsstest auch noch eine Schule nachmachen. Ach, den hast du im Knast nachgemacht? Ja. Immerhin. Das war das Einzige, was ich wirklich gepackt habe im Knast. Also, ich fasse jetzt deinen Anruf hier als so ein bisschen als Hilferuf auch auf. Ist das richtig? Nach dem Motto, ich möchte schon gerne, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich bin irgendwie, passt ja fast zu unserem Thema gestern, ich kann nicht anders. Ja, ich habe eure Sendung leider gestern nicht gesehen. Ja, gestern hieß das Thema, ich kann nicht anders. Ist ja dann bei dir auch fast wie eine Sucht, ne? Ja. So, du willst es auf jeden Fall, ne? Das habe ich jetzt schon so verstanden. Das ist jetzt kein blödes Gequatsche von dir, ne? Du willst es. Und das ist bei mir 100%. So, und ganz selbstkritisch sagst du irgendwie, ich habe Angst, dass ich das trotz meiner anstehenden Vaterschaft nicht schaffe. Ja. So, jetzt werde ich dich mit meiner Psychologin gleich verbinden. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit Psychologen hast. Im Knast gibt's ja auch welche. Ja, ich war auch schon in der Psychiatrie. Ja. Also hast du auch schlechte Erfahrungen damit gemacht? Ja, es gab ziemlich heftige Situationen. Ja, da gibt es auch viele üble Dinge und das sollte dich aber nicht abschrecken. Meine Psychologin, das ist die Anna heute Nacht. Das ist eine sehr, sehr, sehr nette Frau. Sehr nette Frau. Und mit der möchte ich, dass du redest darüber, was du alles machen kannst. Ja. Wo du dir Hilfe holen kannst. Ich glaube, das ist der allerbeste Weg, dass du einfach jemanden an die Seite gestellt bekommst, der dir jetzt ein bisschen Unterstützung gibt. Dass du jede Woche einen Ansprechpartner hast, wo du hingehen kannst und der dir einfach Sachen vermittelt und Stellungnahmen, ein bisschen Hilfestellung gibt, weißt du? Das finde ich sehr gut. Das heißt, du legst es auf, die Anna ruft dich an und ich wünsche dir alles Gute, dass dir das gelingt. Ja, herzlichen Dank. Schöne Grüße an deine Freundin. Danke. Alles Gute euch allen. Jo. Tschüss. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, okay. Aus damit. Ich grüße Philipp. Philipp. Ja. Ist hier, ein sehr guter Freund von mir aus Hameln. Ist hiermit geschehen. Ja. Tschüss, Marco. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich gerade wirklich die ganze Zeit an diesem Wort rumgedacht zu meiner Psychologin. Kompetente Frau, wollte ich sagen. Und das Wort fiel mir nicht ein. Kennt ihr das auch, dass ihr irgendwie manchmal ein Wort auf den Lippen habt und es kommt nicht raus? Und dann steht man da und sitzt und vor allen Dingen in so einer Sendung und denkt, balla balla, Blackout, eine sehr kompetente Frau. Das wollte ich sagen. Frank, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, grüß dich, Domian. Frank, was ist dein Thema? Mein Thema ist Freundin verloren. Die schwanger war und seitdem Ärger mit ihren Eltern. Was heißt Freundin verloren? Was ist passiert? Durch einen Unfall. Ach, sie ist gestorben. Richtig, ist angefahren worden. Wann ist das passiert? Vor einem halben Jahr. Und hab seitdem Theater mit den Eltern, wo man sich früher mit verstanden hat. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre, also eine ganz innige Beziehung schon. Richtig. Und sie war schwanger, ja, habt ein Kind erwartet. Richtig. Und in welchem Monat war sie schwanger? Im 8. Im 8. Monat. Und ist dann kurz vor der Hochzeit dann gestorben. Was ist denn da genau passiert? Sie ist dann auf eine Kreuzung angefahren worden. Durch eigenes Verschulden oder? Nee. So, ist einfach auch der Fahrer konnte auch nichts für, ist einfach so ein dummer Zufall gewesen, dass es passiert ist. War sie sofort tot? Ja, die ist dann in meinen Arm gestorben. Ach, du warst du da in der Nähe oder ist sie im Krankenhaus? In der Nähe und hab dann den Menschenauflauf gesehen, bin dann hingegangen und hab's dann da liegen sehen. Und war das Kind auch verstorben sofort? Ja, das war ja noch nicht geboren. Ja, ja, aber es hätte ja sein können, dass es noch lebt. Hast nichts machen können, für beide nicht. Das Ganze hat vor einem halben Jahr stattgefunden. Richtig. Ja. Und was hast du gerade gesagt? Seitdem kommst du mit ihrer Familie nicht mehr klar? Mit den Eltern. Mit den Eltern. Weil die Vorwürfe machen, ich hätte besser auf sie aufpassen sollen. Aber inwiefern? Das war doch wirklich, wie du es gerade geschildert hast, ein ganz tragisches Unglück. Ja, aber die machen trotzdem Vorwürfe, ich hätte besser aufpassen sollen. Aber was meinen sie denn konkret damit? Hättest du immer an ihrer Seite gehen richtig, sollen? Oder? Richtig. Immer an ihrer Seite, immer aufpassen müssen, drumherum gucken müssen, dass ja nichts drankommt. Aber das ist doch absurd. Tja. Sie war eine Erwachsene, wie alt war sie? 36. Eine erwachsene Frau, die auch alleine mal auf die Straße gehen kann. Und wenn so etwas passiert, das kann ja jedem Menschen passieren, was du gerade geschildert hast. Ja. So schlimm und so furchtbar das auch ist, was geschehen ist. Der Schmerz ist ja bei mir ja genauso groß wie bei denen. Weil ich habe auch meine Partnerin ja verloren. Ja, und dein Kind hast du verloren. Richtig. Wie war denn das Verhältnis vor der Katastrophe zwischen dir und den Eltern von ihr? Blendend sogar. Man hat mit den Eltern reden können. Und die haben auch manchmal hat er auch helf geholfen. Und da haben sie sich jetzt um 360 Grad halt gewendet. Mhm. Ich frage das jetzt nochmal, weil das so abstrus sich anhört. Machen die dir einen konkreten Vorwurf, dass du an dem Tag auch besonders hättest auf sie aufpassen müssen? Richtig. Ja, die ist auch schon mal so weit gegangen, dass wir uns auf dem Friedhof getroffen haben und dann im Krach auseinandergegangen ist. Das konnte man einen Meter weit hören. Hat man mich Tage später angesprochen auf dem Friedhof, was das denn soll, das Theater. Wie erklärst du dir das? Es ist ja eigentlich logisch nicht erklärbar. Ich weiß nicht, weil er das einfach das einzige Kind war von denen. Mhm. Weiß ich nicht warum. Das kann ich mir irgendwie nicht erklären, ja, wie sich Menschen so wenden können. Ja, vielleicht ist das eine völlig irrationale, hochemotionale Reaktion, dass sie so im Unglück sind, dass sie in ihrem Schmerz so etwas Ungerechtes jetzt tun und die Schuld auf jemanden projizieren, jetzt in dem Fall auf dich projizieren. Was? Aber ich habe bei den gleichen Schmerz. Ja, ja, was natürlich objektiv gesehen sehr schlimm ist, weil sie verstärken deinen Schmerz damit ja noch mehr. Richtig. Eigentlich müsstet ihr jetzt zusammenhalten und zusammenstehen, weil ihr alle das Gleiche empfindet und in der gleichen Gefühlssituation seid. Ne? Ja, so denken wir zwar jetzt, mhm. Aber die leben so anscheinend in einer anderen Welt. Gibt es denn sonst irgendjemanden noch, der auch so denkt wie deine Schwiegereltern? Nö. Nee. Ich treffe ja öfters auch jetzt so Verwandte, Bekannte von denen und die verstehen das auch nicht, dass die so denken. Mhm. Oder sich gewandelt haben, sag ich mal. Mensch, das muss dir doch, Frank, irrsinnig zu schaffen machen, solche Vorwürfe. Macht mir auch. Mhm. Auf dem Friedhof so lange. Aber die Palaver, ich war schuld und in sehr lautem Ton, dass man das meterweit hören kann. Wann haben sie sich denn, wie du es gerade ausgedrückt hast, um 360 Grad gedreht? Unmittelbar nach dem Tod oder erst paar Tage später? Oder? Kurz später. Wo die jetzt erfahren haben, haben sie versucht, mit mir in Kontakt zu treten und da fing das dann halt an, das Theater. Und wie war das dann bei der Beerdigung deiner Freundin? Theater hoch 3. Da hat man dich auch beschuldigt? Ja, da war auch Theater. Hm. Was ja noch viel bitterer und schlimmer ist. So, dass man dann halt nach der Beerdigung jeder seinen Weg gegangen ist. Hm. Also ich glaube, Frank, das ist dann wahrscheinlich auch der richtige Weg, dass jeder seinen Weg geht. Was immer in diesen Leuten auch vorgegangen sein mag, ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Ist das Klügste wahrscheinlich, wenn du dich diesen Leuten entziehst, wenn du ihnen aus dem Weg gehst. Das habe ich jetzt auch. Was willst du machen? Du kannst ja nichts machen. Ja, richtig. Du bist ja nun völlig unschuldig beschuldigt. Und ich kann auch nicht ein erwachsener Mensch 24 Stunden neben dem herlaufen. Nein. Und rundherum gucken, ja, nichts drankommen zu lassen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wohnst du in der Nähe deiner ehemaligen Schwiegereltern? Zum Glück nicht. Mhm, die wohnen im Nachbarort. Ja. Und der Friedhof liegt ungefähr von uns, wo wir wohnen, ungefähr in der Mitte. Mhm. Das heißt also so im normalen Alltagsleben lauft ihr euch nicht über die Straße, begegnet ihr euch nicht. Richtig. Ja, also dann würde ich an deiner Stelle auch nur sehen, dass ihr euch nicht, um Gottes Willen, nicht nochmal auf dem Friedhof begegnet. Und ansonsten lasst die Leute in Ruhe und geh ihnen aus dem Weg. Und versuche diesen Schmerz, den sie dir jetzt auch noch zufügen, den einfach an dir abprallen zu lassen. Und es ist wirklich damit erklärbar wahrscheinlich, dass sie so unendlich traurig sind, dass sie nicht anders, dass sie irgendwie jetzt so ein Ventil suchen. Ich weiß es nicht. Du hast ja mit deiner Trauer genug zu tun, mit deinem Elend. Mhm. Einiges. Und dann kommt ja dann doch noch dazu, dass Menschen, denen man alles anvertrauen konnte, sich plötzlich so wenden. Mhm. Und das macht einen natürlich dann auch zu schaffen. Natürlich, natürlich. Wenn man mit einem Leuten normal sich unterhalten kann über allen Sachen und plötzlich genau das Gegenteil von den Leuten. Hast du denn ein paar Menschen, mit denen du dich über deine Trauer auch unterhalten kannst, mit denen du sprechen kannst? Ja, reden so, sagen wir so grob, ja, aber so richtig muss man mal gucken, wie man damit fertig wird. Mhm. Also ich kann dir von meiner Seite aus sagen, dass es mir sehr, sehr, sehr leid tut, was dir widerfahren ist und welchen Schicksalsschlag du hast erleiden müssen. Es tut mir sehr, sehr leid. Und was diese Sache mit den Eltern anbelangt, wie gesagt, geh ihnen aus dem Weg. Mehr kann man nicht machen. Ja, das hat sich jetzt so einigermaßen eingespielt, weil ich ja den ihren Rhythmus kenne. Mhm. Und jetzt auch mittlerweile weiß, wann sie hingehen, was für Zeiten. Und da habe ich mir jetzt angewöhnt, dann dementsprechend da halt nicht zu sein, in den Zeiten, wo die wahrscheinlich hingehen. Also Frank, nochmals, es tut mir sehr, sehr leid und ich wünsche dir viele Kraft für die nächsten Monate und die nächste Zeit, mit deiner Trauer zurechtzukommen. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Gut. Tschüss. Pia, 26 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Pia, um was geht's? Ich lebe mit Liebe und Leidenschaft eine offene Beziehung. Mit Liebe und Leidenschaft eine offene Beziehung? Jawohl. Mhm. Du hast einen festen, mehr oder weniger festen Freund? Sehr fest, wir sind verlobt. Richtig festen Freund? Ja. Hast aber auch noch andere Männer nebenher? Ja, so oder gemeinsam. Oder gemeinsam? Ja. Erzähl uns mal ein bisschen so aus eurem Intimleben, aus eurem Leben. Ich könnte dir eine Begebenheit von letzter Woche Samstag erzählen. Ja, darum bitte ich. Wir waren auf einer Geburtstagsparty bei meiner Freundin und ich sah einen Typen, der mir unglaublich gut gefiel. Mhm. Sehr attraktiv, sehr charmant, sehr sexy. Mhm. Und ich bin zu meinem Freund und sagte, der ist süß, den will ich haben. Mhm. Und er meinte, okay, heute Abend noch oder wann anders. Und es ergab sich dann, dass wir ihn eigentlich nach Hause fahren wollten, aber er dann sagte, er würde doch noch ganz gerne mit zu uns kommen. Mhm. Also wir hatten keinen Hehl aus unserer Art von Beziehung gemacht und er war sehr fasziniert und wollte gerne mitkommen. Mhm. Und dann haben wir uns erst lange unterhalten und irgendwann ist mein Freund rüber ins Schlafzimmer und hat uns beide im Wohnzimmer allein gelassen. Und dann ist es zur Sache gegangen? Ja, wir hatten viel Spaß. Ja. Und das macht deinem Freund nichts aus? Überhaupt nicht. Am nächsten Morgen brachte er mir eine rote Rose mit, um mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt. Aber ich kann ihn dir auch geben, wenn du möchtest. Ja, gleich. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot. Wie lange seid ihr denn schon ein Paar? Ein Jahr. Ein Jahr erst? Und seit wann seid ihr schon so auf diesem Trip? Schon vorher eigentlich, weil... Achso, es gab nie eine monogame Zeit bei euch? Nein, nein. Mhm. Wir lernten uns kennen. Ich war sofort verliebt, er noch nicht. Mhm. Und wir hatten 2 Monate Zeit, uns wirklich kennenzulernen und wussten schon vorher, wir können beide nicht treu sein. Das habt ihr euch dann gleich von Anfang an so gestanden, um da nicht irgendwelche falschen Spiele ja, zu spielen? Genau. Mhm, ja, genau. Wir waren von Anfang an ehrlich und Ehrlichkeit zieht sich durch. Das ist wirklich der Hauptgrund. Wie heißt der Freund? Uwe. Uwe. Uwe sitzt neben dir. Ja. Dann gib ihm mir mal. Gerne. Uwe. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Uwe. Ich bin ja völlig baff. Ja, was sie gerade erzählt hat, ihr schleppt zusammen einen Mann ab, mehr oder weniger zusammen, unterhaltet euch lange und dann gehst du ganz souverän und großherzig ins Schlafzimmer, ja, legst dich hin und knackst und ja, deine Frau, deine Verlobte, ja, treibt's nebenan leidenschaftlich mit einem anderen Mann. Und das macht dir nichts aus? Dasselbe Recht würde ich für mich ja auch in Anspruch nehmen, oder sagen wir so, dieselbe Freiheit würde ich ja auch genauso von ihr gewährt bekommen. Das würde auch so funktionieren, umgekehrt. Das funktioniert so, ja. Aber dennoch, kann man das so alles, kann man alle Emotionen dann aus sich da so herausschälen und so ganz cool mit so einer Situation umgehen? Hast du doch nicht mal die Ohren gespickt, sondern durch das Schlüsselloch geguckt, was machen die da? Nee, ich hab geschlafen. Ich hab tief und fest geschlafen, weil ich einfach müde war. Keine Eifersucht? Keine Eifersucht. Kein Unbehagen irgendwo? Nein, also ich bin jetzt etwas älter als Pierre. Ich bin jetzt 38 und habe also schon verschiedene Beziehungen in meinem Leben. Mhm. Und auch im Bekanntenkreis daran scheitern sehen, dass Menschen eifersüchtig waren. Mhm. Ja, ja, und klar. Das ist ein Besitzanspruch an jemanden, den man einfach nicht halten kann. Aber gehört, finde ich auch, hast du vielleicht recht, aber gehört nicht zur gesunden Beziehung, ich stelle es mal einfach so mal in den Raum, zur gesunden Beziehung nicht auch so eine gesunde Portion Eifersucht? Die Eifersucht würde an einer anderen Stelle ansetzen. Die würde dann ansetzen, wenn meine Freundin sich nicht für einen Mann interessieren würde für eine Nacht oder für den Sex, den sie mit ihm hat, sondern die Zeit, die sie mit ihm verbringt und die Aufmerksamkeit, die sie ihm in anderen Dingen widmet. So, aber die Gefahr besteht doch immer, wenn ihr euch auch gegenseitig Freiheit lasst für solche One-Night-Stands, dass aus einer Nachtgeschichte so etwas werden könnte. Ja, besteht die Gefahr denn im Alltag nicht genauso? Und andersrum, wenn ich, wenn wir diese Monogamie so leben würden, würde ich, glaube ich, nicht dieser ehrliche Austausch stattfinden. Ne? Also wenn meine Freundin einen attraktiven Mann auf der Arbeit oder in der Stadt kennenlernen würde und wir hätten nicht diese Absprache zu sagen, wir erzählen uns, wenn wir jemanden attraktiv finden, wenn wir mit jemandem nett geflirtet haben, dann würde es eher zu dieser Heimlichtuerei kommen. Mhm. Und diese Heimlichtuerei, die erlebst du im täglichen Leben überall. Klar, aber ich will doch nochmal auf dieses Argument kommen, wenn man dann sich in intim genähert hat mit jemandem, ist ja schon mal ein Damm gebrochen. Besteht da nicht die größere Gefahr, dass man sich dann auch eher in jemanden verliebt, als wenn man den mal nur so auf der Straße gesehen hat und den eigentlich ganz, ganz süß und schnuckelig findet? Die Gefahr besteht mit Sicherheit eher, aber ich sag mal so, für ein erfülltes Leben gehört für mich dazu, also für mich in meiner Vorstellung, dass man auf jeden Fall nicht nur mit einer Frau dieses Leben hier abzuschließen. Mhm. Ja, ich finde auch gar nicht groß. Ich finde die attraktiv und ich finde die sehr, sehr aufregend, finde die auch sehr inspirierend und würde deswegen nicht sagen, ich. Nee. Also missverstehe mich nicht, ich will da nicht gegenreden. Ich finde, dass wenn ihr das so wirklich ehrlich hinbekommt, finde ich das ein tolles Lebensmodell. Ja. Einfach mal irgendwann von mir abgefallen zu sagen, ich habe diesen hegemonialen Anspruch, dass ich also diese Frau für mich als mein alleiniges Terrain betrachte. Ja. Ich teile sie auch in anderen Dingen mit, weißt du? Ich teile sie ja auch in ihrer Aufmerksamkeit. Habt ihr denn auch so Dreiergeschichten oder mit Pärchen? Laufen ja, das haben wir auch dabei, ja. Das läuft auch. Ja, das läuft auch. Und es ist halt einfach auch ein Spiel, weißt du, wenn es irgendeinem nicht passt, wir haben ein Zauberwort, das heißt Blümchen, an der Stelle wird die Bremse gezogen und dann sagen wir, okay, hier ist raus. Ohne Angabe von Gründen ist dann da die Grenze erreicht. Das ist ja am Ende. Das ist ja deutlich. Gibst du mir die Pia nochmal, Uwe? Ja, gebe ich dir gerne zurück. Ja. Tschüss. Ja, tschüss, Uwe. Da bin ich wieder. Also du würdest auch ganz klar ihm das auch zubilligen. Wenn er sagt, Mensch, da geht ein Schuss, die will ich gerne heute Abend haben, dann sagst du, Pia, okay, hol sie dir. Okay. Aha, und erzähl mir danach unbedingt, wie es war. Und erzähl mir unbedingt, wie es war. Und auch bei dir auch kein Ansatz von Eifersucht. Eifersucht ist Verlustangst, glaube ich. Und die habe ich bei diesem Mann nicht. Mhm. Niemals gehabt. Also ist schon interessant. Das funktioniert, glaube ich, auch nur bei euch, wenn ihr radikal ehrlich seid. Ne? Unbedingt. Damit fing es überhaupt an. Ja. Er sagt irgendwie ganz anfangs, ich will dich nicht verletzen. Und ich sagte, scheiß bitte darauf. Mhm. Wenn du ehrlich bist, wirst du mich irgendwann verletzen. Aber ich will lieber durch Wahrheit verletzt werden, als durch Lüge. Mhm. Und so hat es angefangen und so hat es sich durchgezogen. Das ist wundervoll. Würdest du sagen, dass das... Ja. Nach diesem Motto, sagt Uwe, oder wie? Ja, das ist einfach unser Motto. Ja, verstehe. Das, ja. Und das ist, was ihr da beide habt, eine wirklich große Liebe, die euch verbindet. Die wahre, ja. Die wahre Liebe. Es ist wirklich erstaunlich. Ich fühle mich wie Alice im Wunderland. Ehrlich wahr, weil ich spüre, was das bedeutet. Also der Uwe sagte gerade, dass er schon ein bisschen älter ist, 38, du bist 26. Ist das für dich jetzt zum ersten Mal, Pia, dass du sowas lebst, in dieser Art und Weise? Ja, ich konnte früher nie ehrlich sein. Ich musste immer verheimlichen, weil ich immer für einen Mann zu viel war. Mhm. ihr seid jetzt verlobt, das heißt, ihr wollt auch mal ganz zusammen sein und heiraten? Ja, Sommer 2003. Sommer 2003. Ja. Also, ich finde es wirklich toll und ziehe auch den Hut davor, wenn ein Paar so etwas wirklich ganz ehrlich und ganz, ganz ernst gemeint auch durchzieht und rüberbringt. Und ich habe bei euch schon den Eindruck, finde ich schon in Ordnung. Das sagt jeder, der uns sieht, weil wir verheimlichen das nicht. Also, wir tragen das wirklich auch nach außen, weil es uns was bedeutet. Ja. Und die Menschen sehen uns an und sagen, boah, so ein Paar wie euch haben wir noch nie gesehen. So, dann wünsche ich euch von Herzen. Dann wünsche ich euch von Herzen, dass das auch weiter so geht und dass ihr uralt mit diesem Modell werdet, ihr beiden, und ein glückliches Leben habt. Tschüss zusammen, alles Gute, ciao. Euch auch, tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spikowski, Roland Lohr, Kerstin Klinger, Jan Grefe zu Baringdorf, Michael Schritzenmeier, Pamela Koppheit, Thorsten Palut und Anna Hüsch-Krause. Wir sehen und hören uns wieder. Nein, am Montag nicht. Montag ist Rosenmontag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dann wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende, ein schönes Karnevalswochenende. Bis dahin, ciao.